Dieser lebte von Werbung, Spenden und Zuschüssen. Und neuerdings unterhielten dort gemeinnützige Organisationen das sogenannte Sorgophon, eine telefonische Hotline von Jugendlichen für Jugendliche. Unter der Nummer 333-1111 glühte allabendlich der Draht, exakt von 19 bis 21 Uhr. Gabi war dort heute Abend als Sorgophon-Beraterin tätig. Eine 60-stündige Ausbildung hatte sie vorher gemacht, wie ihre Kollegen. 50 Mitarbeiter, alle freiwillig und ohne Entgelt. Zwei abends am Telefon und im Hintergrund für den Notfall ein Profi, ein ausgebildeter Psychologe. Da kommt mein Papi! Papi! Papi, wir wissen, wo Laura und Karin sind. Jedenfalls ungefähr. Angestammten Lebensraum in ihrer tropischen Heimat. Doch sie werden gefangen und hierher verschleppt, damit gewisse Leute damit protzen können. Es Franke ihm die T-Shirts zerschnitten und mit dem schwarzen Jaguar besprayt hat. Denn nur ihm hat er von diesem Tier erzählt, das als Symbol für seinen kleinen Bruder steht. Wir haben dieses Gespräch im Hotelzimmer mitgeschnitten. Wie ist der Brecher? Der schwarze Jaguar. Du und dein Bruder. Warum tut ihr das alles? Franke muss weg. So einfach ist das. Dein Bruder spielt so eine wichtige Rolle in der Mannschaft und auch für die Medien. Man würde ihm alles glauben. Und er hat Unterstützung in der Mannschaft. Strasser, der Mittelfeldspieler, ist einer von uns. Wenn der Trainer abgesägt ist, installieren wir Korta, du hast von ihm gehört, unseren obersten Psychotrainer. Und wenn mein Bruder nicht mitzieht? Alberto, in unser Reinheitszentrum werden wir ihn natürlich nicht stecken können. Aber mitunter soll es ja so rein zufällig kleine Unfälle geben, sodass man nicht mehr Fußball spielen kann. Ein paar Monate, ein Jahr, ein Leben lang. Ja, Schweine. Das mache ich nicht mit. Mache euer Dreck doch alleine. Verdammt, er haut ab. Das gibt es doch nicht. Nun rede doch endlich. Eine Gottesanbeterin. Was? Eine riesige Gottesanbeterin. Lass mich mal sehen. Wie kann das angehen? Normalerweise sind die Türchen noch klein. Wieso ist die hier so riesig? Frag mich bitte was Leichteres. In dem Lagerhaus muss ich ein Gruselkabinett. Du, da kommt jemand. Vorsicht, Luke. Was wollen Sie von uns? Wir. Luke und Patrick sanken zu Boden, denn jemand presste ihnen zwei stinkende Lappen auf Mund und Nase. Innerhalb von Sekunden waren die zwei Tiger ohnmächtig. Kommissar Lochner war zusammen mit einem Kollegen zur Iworitzki-Wohnung gekommen. Der Kollege und ein weiterer, den man angefordert hatte, wachte jetzt dort, wartete auf die Rückkehr des Schleusers. Havlicek war von Lochner verhört worden, in Gegenwart von TKKG. Er gestand, einen Code benutzt zu haben. Bestens sei dringliche Warnung gewesen an Kuno Iworitzki. Und der hatte das sicherlich begriffen. Damit war die Wahrscheinlichkeit, dass der Kerl in seine Wohnung zurückkehrte, äußerst gering. Das Kidnapper-Rätsel wieder gordische Knoten unter dem Schwertstreich. Der Typ da drin, der immer noch die Mönchskutte trug und sein Gesicht schwarz gefärbt hatte, war der Bruder des Verwalters und der Kidnapper. Hier im Schloss versteckte er sich und die beiden kleinen Mädchen. Ich springe durchs Fenster rein und kauf mir die beiden.